während dir nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ey. Während ihr nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Ey, nein, ich hab es anders nicht gelernt, nein. Ey, AK hart, bis ich sterb, ja, ja. AK hart bis zum Tod, ja, ja. Ja, sie wollen jetzt auf mein Boot, ja. Stay high, mein Flaggschiff, ja, ja. Ja, sie wollen jetzt meine Taktik, ja, ja. Gib mir Backwoods, keine Paper, nein, nein, nein. Ich unterschreib niemals bei Major, nein, nein, ja. Meine Jungs sind mit dabei, stay high, ja, for life, ja. Chillen jetzt auf Hawaii, ja. Zu viel Lean, ich bin drauf, ja. Gib mir Coco, ja, keine Kokosnuss, nein. Stay high, während ihr nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ey. Während ihr nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Ja, ich trage nur noch Sonne ran, ey. Bin am Grinden so wie Tony Hawk, ey. Ja, die Bitch flüstert in mein Ohr, ey. Ohne dich wär ich hart verloren, ey. Aka, aka, nein, schnell weiter, yeah. Bitch ist nice wie Michelle Pfeiffer, yeah. Miami Vice, Ocean Drive, yeah. Stay high auf die 1, yeah. Geh jetzt shoppen, ja, yeah. Treff mich am Rodeo Drive, ja, yeah. Meine Taschen sind am Platzen, ja, yeah. Nein, ich guck nicht auf den Preis, nein. Ja, sie haten, denn wir machen Patte, yeah. Rauche Cookies auf ner Hängematte, yeah. Fahr durch die Straßen, Dicker, ohne Lappen. 1000 Euro, Dicker, nur meine Jacke, yeah. Spucke Feuer, Dicker, so wie ein Drache, yeah. Stay high, Dicker, zeige jetzt Flagge, yeah. Diamanten aus Zimbabwe, hol mir ne Goya-Tasche, yeah. Während ihr nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ey. Während ihr nichts macht, mach ich Alben, ey. Chille auf den Alpen, ey. Joints sind groß wie Palmen, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Groß wie Palmen, ja. Groß wie Palmen, ja, ja, ja. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Während ihr nichts macht, AK ich hart. Als wäre ich Pelé, schieß ein Tor, ey. Nenn mich Michael Jordan, werf ein Korb, ey. Tiger Woods, Treppe in das Loch, ey. Mohammed Ali, Dicker, wenn ich box.